Hier die physiologischen Grundlagen. In puncto Ernährung unterliegen wir dem Diktat der Hormone. Was jedoch nicht heißen soll, dass wir sie überhaupt nicht beeinflussen können. Man muss einfach wissen, wie sie funktionieren, wann sie aktiv werden und worauf genau sie reagieren. Dann lassen sich die einzelnen Hormone auch zu unserem eigenen Nutzen und Schlankwerden stimulieren. Hormone schwimmen über die Blutbahn zu ihren Zielorganen oder Zielzellen. An den Zellen docken sie an eine spezielle Bindungsstelle an, einem sogenannten Rezeptor. Hier übermitteln die Hormone ihre Botschaft an die Zelle nach dem Prinzip eines Schlüssels, der in ein bestimmtes Schlüsselloch passt. Wie viele Hormone letztlich ausgeschüttet werden, bestimmt wiederum eine Vielzahl von stimulierenden oder hemmenden Steuerungshormonen. Die Hormonausschüttung erfolgt so lange, bis das Hormonsignal erfolgreich war. Dazu mal ein Beispiel. Der Körper merkt, dass er wichtige Nährstoffe benötigt, sagen wir Proteine. Mit Hilfe der Hormonbotschafter wird zuerst dieser Bedarf signalisiert, woraufhin eine entsprechende Nahrungsaufnahme folgt. Denn aus Appetit auf Fleisch beispielsweise wird ein Steak verspeist. Die Hormonsignale verebben, wenn die angeforderten Nährstoffe, in diesem Fall die Proteine, schließlich an Ort und Stelle, also in den Zellen, angekommen sind. Um das Schlank-im-Schlaf-Prinzip verstehen zu können, ist es wichtig, genau das zu wissen. Dass also vom Gehirn Tag und Nacht Ausschüttungsbefehle an das Hormonzentrum gehen.